Deutschlandfunk, Rock etc. Tony Joe White ist einer der großen amerikanischen Songschreiber. Er stammt aus Louisiana, tief im Süden der USA, und wuchs mit dem Blues schwarzer Künstler auf. Diese Musik hat ihn geprägt, genau wie die Sumpflandschaft seiner Heimat. Seine Songs wurden von vielen Kollegen gesungen, von Tina Turner bis Elvis Presley. Aber White hat seit langem keinen Plattenvertrag mehr. Die amerikanische Musikindustrie ignoriert ihn. Und so veröffentlicht er heute seine Musik in Frankreich, wo seine Karriere 1968 auch ihren Anfang genommen hatte. Knut Benzner hat sich die ganze Geschichte von Tony Joe White erzählen lassen. Oh man. You're gonna be bad tonight. Tony Joe White. Dunkles Haar, Hut, Hemd, früher immer offen, oft eine Sonnenbrille, manchmal Fransenjacke, manchmal Hosen aus Leder mit meist breitem Gürtel. Züchtiges Sexappeal, nicht anrüchig. Manche hielten ihn manchmal für einen Schlagersänger, aber dann diese Stimme. Oh yeah, well you see, I was brought up on Latin and Hopkins. The first album I ever heard, John Lee Hooker, Muddy Waters, down in the Delta in Louisiana, that's all I ever listened to was blues, so that's the way the guitar sounds, you know. Eine Stimme, die, wenn er spricht, noch einschmeichelnder und noch gleichmütiger klingt, als wenn er singt. Und tiefer. Geboren in der Nähe eines Ortes namens Goodwill, Louisiana, im tiefen Süden somit als eines von 7 Kindern. Er war das Jüngste, Eltern Baumwollfarmer. Später wird er ein Lied über einen Nachbarort schreiben, ein Lied von einem Samstagabend, an denen man sich fein machte und ausging. You get home just about sundown and jump into the shower, and now you're starting to unwound, and you know you've only got an hour to comb your hair and put your good clothes on. Everything has got to be right, 'cause it's Saturday night. Ganz egal, was passierte an solch einem Samstagabend, Hauptsache, man sah gut aus. Saturday Night in Oak Grove, Louisiana. Es gibt viele Lieder von Tony Joe White, in denen Orte, Gegenden, Städte, Bundesstaaten und reale Menschen mit Namen auftauchen. Genrebilder, Geschichten, auch von Schwarzen, die nebenan wohnten. Willie and Laramie Jones were our neighbors a long time back. They live right down the road from us in a shack just like our shack. Wie etwa Willie und Laura Mae Jones, mit denen er auf dem Feld gearbeitet hatte. Und da denkt man über die Hautfarbe nicht viel nach. White hatte, bis er 16 war, nicht viel übrig für Musik. Seine Eltern sangen sicher Gospel und ein bisschen Country. Dann, mit 16, bekam er von einem seiner Brüder eine Schallplatte geschenkt, eine Blues-LP. Oh yeah, well you see, I was brought up on Latin and Hopkins. First album I ever heard, John Lee Hooker, Muddy Waters, down in the Delta in Louisiana, that's all I ever listened to was blues, so that's the way the guitar sounds, you know. Eine Platte, seine erste Platte von Lightnin' Hopkins als Initialzündung. Hooker, Muddy Waters, im Delta hörte man Blues und Blues war das, wie die Gitarre klang. Die bekam er mit der LP dazu. Er ging von Texas, dann nach Nashville, Tennessee, bekam einen Vertrag, Billy Swan als Produzenten, und die Story begann. I ain't never been to San Francisco. But I believe a thing has happened there. All them things I'm hearing about San Francisco, and all them childrens with flowers in their hair. Seem like everybody has got a new bag. Some of them children seem to have something to see. wearing beads and all kinds of funky clothes. And there's that thing he had in Monterey was a thing. So Francisco, so Francisco, so Francisco. Some of the people are wondering what it's all about. Don't seem to be nobody that really knows. But from the way that all them children are doing, could it be that some of them's got a little more soul? Soul Francisco. Soul Francisco. Soul Francisco. Dieser Song Soul Francisco, alle reden sich von San Francisco, singt er, und da sind Kinder mit Blumen in ihren Haaren. Dieser Song wurde 1968 ein Hit, aber nicht in den USA, sondern komisch in Frankreich. Die verstanden doch nicht ein einziges Wort Englisch. Und irgendjemand in Frankreich kam auf Swamp Rock, der richtige Begriff, das richtige Wort für seine Musik. Ja, sagte er, ich mag dieses Wort, denn wie einigen bekannt ist, begann meine Karriere in Europa noch vor dem Song Pork Salad Annie, und sie nannten es Swamp Rock, manchmal Swamp Blues, und dann in den USA später, als Pork Salad Annie erschienen war, Swamp Rock. Sie waren in diesem Begriff vernarrt und er passte. Du weißt, ich komme aus den Sümpfen da unten in Louisiana und es ist ein guter Name. Wobei sie in den USA, meint er, noch immer denken, dass sie es erfunden haben. Aber es begann hier in Europa. Pork Salad Annie wurde sein zweiter Hit in Europa und sein erster in den USA. 9 Monate nach Erscheinen und nachdem die Schallplattenfirma schon einen Aufkleber nicht zu verkaufen auf die Singles geklebt hatte. Sie puten sie alle per Hand wieder ab. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carried home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad Annie, poke salad Annie. Everybody said it was a shame, cause her mama wasn't working on a chain gang. Mean vicious woman. Now, every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad and carry it home in a tote sack. Poke salad, Annie. The gator's got your granny chomp. Everybody said it was a shame, cause her mama was working on a chain gang. A wretched, spiteful, straight razor tote moment. Lord, I must take my mess up. Her daddy was lazy and no count. Claimed he had a bad back. All her brothers were fit for was stealing watermelons out of my truck. Patch broke Sally Danny. The gator's got your granny. Everybody said it was a shame, cause her mama was working on a chain gang. Sock a little folk salad to me. You know I need me a mess of it. Sein schwerer, hier und da träger, wie Sirup dicker Klang kam an. Yeah, I did all the guitars and I used bass drums and I had some B3 organ on it. And I did some harmonica. I just kept it simple, four pieces, you know, because I wanted the music to be as raw and truthful as it could be, without anything filling up the tracks, as they say. Er spiele die Gitarren, dann noch ein Schlagzeug dazu, einen Bass, eine Hammond B3-Orgel, eine Mundharmonika, ganz einfach gehalten. Vier Leute, die Musik so rau und wahrhaftig, wie es gehe, ohne die Aufnahmebänder voll zu schütten, wie man sage. Und er erzählte weiterhin Geschichten vom spirituellen Erbe und der sozialen Gegenwart des alten Südens. Geschichten aus der Nachbarschaft. A lot of them, yeah, especially the earlier albums. Viele von ihnen, ja. Speziell die von den früheren Alben. Viele der Songs handelten von der Umgebung. Die letzte CD, mein, die enthält nicht viele Geschichten. Nicht wie Willie und Laura Mae Jones und Polk Salad Annie. Er singt seit einigen Jahren von etwas anderem. Wir sollten Mutter Erde besser schützen. Doch noch einmal zurück zu diesen Geschichten von damals. Rainy Night in Georgia, California on my mind. Das waren doch solche Geschichten. Sicher, ja. Insbesondere Rainy Night in Georgia war. Nun ja, als ich aus der Highschool kam, ging ich mit meiner Schwester nach Marietta, Georgia, in der Nähe von Atlanta. Ich hatte einen Job bei der Autobahnmeisterei und fuhr einen großen LKW mit Steinen beladen. Des Nachts spielte ich Gitarre und tagsüber fuhr ich diesen LKW. Als ich von dort weg nach Texas ging, schrieb ich über solche Nächte in Georgia, denn wenn es nachts geregnet hatte, brauchte ich am darauf folgenden Tag nicht zur Arbeit und konnte meine Gitarre spielen. Und das war die Rainy Night, die verregnete Nacht in Georgia. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. A heavy rain a falling, seems I hear your voice calling. It's all right. A rainy night in Georgia. A rain. Und California on My Mind? California on My Mind schrieb ich eines Winters oben in Arkansas. Wir lebten in den Bergen und züchteten Vieh und Pferde. Der Schnee war, er war so kalt und ich träumte mich in den herrlichen Sonnenschein heraus aus dieser Kälte für eine Weile. Der Song ließ mich dahin bringen. I sit here by my window pane, and all I see is the falling rain. And I can feel the blues coming down on me. If only wishing worked for me, there's a place I'd like to be. But my wishes never do come true for me. California on my mind. California on My Mind ist ein Titel seines vielleicht schönsten Albums aus dem Jahr 1973. Wieder so eine Geschichte, dessen Titelsong Homemade Ice Cream. Eine Geschichte ohne Worte, denn Homemade Ice Cream war ein dahinfließendes Instrumental. Bis 1984 hatte Tony Joe White 13 LPs gemacht. Einer davon war ganz ruhig. I von 1976. Ich erinnere mich an I auch so. Ja, ruhig, weich. Ich war in einer, was das Songschreiben angeht, romantischen Phase. Ich schrieb zu der Zeit über Liebe, das Mann-Frau-Ding, deren sexuelle Verhältnisse. Und aus einigen Gründen wollte ich dieses Album ruhig. Es wurde ruhig zum späten Nachtsanhören, im Bett dabei liegend, entspannend. Dazu passt keine Swamp-Music. It come out a real soft album to put on late at night, you know, and listen to and lie in bed and relax and listen to it. It didn't have no swamp music to it. Und eine andere war fast Disco. Tony Joe White hatte tatsächlich eine fast Disco-LP gemacht, 1980, The Real Thing, mit einer Disco-Version von Pork Salad Annie, unter anderem schockierend völlig anders. Well, actually, it was a totally different. Nun, die Produktion war völlig anders. Die Songs waren die, die ich hatte. Und die sind dann schon von Tony Joe White. Aber die Produzenten, manchmal wollen sie mit ihren Füßen aufstampfen. Also sagten sie, lass uns zum Beispiel das Schlagzeug so aufnehmen. Doch, um nah an die Wahrheit zu kommen, viel andere Dinge haben sie mir nicht gesagt. Da war nichts von Intervention. Die Songs von The Real Thing waren gute Songs. Vielleicht hat man sie falsch aufgenommen, was das Schlagzeug anging. Aber meine Gitarre und meine Stimme, die sagen dasselbe wie immer. No kind of interference, but the songs on The Real Thing are good songs. Maybe they were cut wrong, drum-wise. But my guitar and the voice and singing and the words, they stay the same. The drums can change a song. Das Schlagzeug kann den Song verändern, fügte er an. Ja, es kann ihn zerstören. Vielleicht wird diese LP eines Tages von dem DJ einer Lounge oder einer Bar wiederentdeckt. Sit at home, looking hard for anything to do. You can't even call your friends on the phone. Seems like everybody's down on you. You've been grounded, and it's really hard to fly when you're grounded. Don't the time just keep on dragging by? Got yourself 2 weeks at home. You've been grounded, and it's really hard to fly when you're grounded. Don't the time just keep on dragging by? Dann, 1983, war alles aus. Es war doch zu einer Intervention gekommen. Seine Plattenfirma versuchte, ihn auf Radiotauglichkeit zu stricken. Er verkaufte sich nicht mehr und gegen dieses Ansinnen wehrte er sich. Er stieg aus und verweigerte sich konsequent. Er sang in Bars und Clubs und schrieb Songs für andere. Erst 1991, 7 Jahre später, das Comeback. Cool, but you sexy ways tantalize me. It's there between us, and you know it's true. Just roll with it, baby, I'm gonna take care of you. We got the feeling, and that's all we need. Gonna get down to the necessities. I don't need a mojo, John the Cockeroo. You're my good luck woman, I just rub on you. I don't need to ride in a limousine, but a little jack, baby, wouldn't hurt anything. It don't take much more to satisfy me. I like to keep it down. 1991, wie gesagt, das Comeback. Aufgenommen an einem relativ berühmten Ort, in einem Studio, das mehr als nur Geltung besessen hatte. Muscle Shoals, Alabama, with Roger Hawkins on drums and David Hood on bass, Steve Nathan on keyboards. Und Jimmy Johnson, Barry Beckett, Muscle Shoals. Muscle Shoals, ein Kaff immerhin im nördlichen Alabama an der Grenze zu Tennessee, war gleichnamiges Hausstudio der Firma Atlantic gewesen. Und alle Schwarzen wie Roberta Flack, Aretha Franklin, King Curtis, Wilson Pickett, all die Schwarzen also mit jener weißen Hausband machten in den späten 60ern bis Anfang der 70er dort Soul, Rhythm and Blues, Rock, manchmal beziehungsweise sehr häufig mit Duane Allman als Gitarristen. Well, it was for me because, you know, I've always loved Muscle Shoals. Dadurch, dass ich dieses Studio immer sehr gerne hatte, so Tony Joe White, und immer gerne dort hingegangen wäre, hatte ich mit besagter CD endlich die Möglichkeit. Ich hatte keine Plattenfirma, ich hatte gar nichts, nur ein wenig Geld zurückgelegt. Ich mietete das Studio, wollte 3 Musiker und wir nahmen die CD so auf, wie wir die Songs fühlten. Um Muscle Shoals ist es ruhig geworden in den letzten Jahren. Sie halten sich mit ein wenig Country-Musik, mit Schlagzeugcomputer über Wasser und ich hatte ihnen gesagt, Leute, ich will eine besondere CD machen, mit richtiger Musik und sie hatten geantwortet, jawohl, das werden wir tun. Schöne Zeit. Drum machines, that type of thing, you know. So I told them I wanted to come and make a special album and play real music. And everybody was, yeah, let's do it. A great time. Die dazugehörige CD hatte nach so langer Zeit ohne Tonträger, wie gesagt, 7 Jahre, einen schönen Titel. Closer to the Truth, näher an der Wahrheit. Als er dann diese CD fertig hatte, hat er daran gedacht, ob und wie sie sich verkaufen lassen würde? When I made this record, I had no idea of getting with a record company or anyone. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, ich verkaufe sie per Post, also per Mailorder. Oder ich fahre in der Welt herum, tauche in einigen Magazinen auf, meine Fans sehen das und ich gebe ihnen das Beste, was ich ihnen geben kann. Schallplattenfirmen traute ich nicht mehr, mit ihnen wollte ich mich nicht mehr herumärgern. Somit vertrieb ich die CD tatsächlich mit der Post. Dann kam Remark, eine Firma aus Paris. Ich meine, in Paris hatte ich meinen ersten Hit gehabt, der Kreis schloss sich somit. Die hörten eine Kassette und sagten, wir können dir helfen, diese Musik zu den Leuten zu bringen. In den USA habe ich bis heute keinen Plattenvertrag. And really respected the album, and they said, "We can help you get this to the people." So that's you know mainly why I cut it was to get it to the people. But in the United States, I haven't even made a deal yet. In Frankreich verkaufte sich Closer to the Truth mehr als 100.000 Mal. Komisch. Yeah, I think the United States is more into. Tja, die USA, das ist mehr die Neuheit einer Woche. Eine Woche das Magische einer Rap-Band, die nächste Woche das Magische von jemand anderem. Für mich ist Musik wichtiger als das, als Charts und als Nummern. Ich versuche zu schreiben, ich spiele, habe Respekt vor der Musik und denke nicht an den Rest. And numbers and all this, you know. I try to just write and play and have good respect for the music. And I don't even think about the rest. Manche der Songs klangen wie der alte Tony Joe White. Well, yeah, I'm sure, you know, my voice has only been one way and it can't change. It's like my guitar, you know, it's like one way. But on songs like, well, By Your Rhythm, you know, for instance, that's swamp. That's what it's swamp rock. And there's songs like that that I'm sure would remind someone of the swamps a lot. But, you know, my voice is my voice. Seine Stimme. Manche Hörer erinnere seine Stimme an die Sümpfe und seine Stimme sei halt seine Stimme. Der Beat. Well, I've always liked through the years. Ich mochte immer diese Art von Klang, das, was man einen fetten Hintergrund nennt. Die hörbare Snare Drum, eben den Beat. Das wollte ich immer vorne haben, das hat mich zum gelösten Spielen gebracht. Damit fühlte ich mich stets besser, deswegen kamen die Leute zu meinen Auftritten. Dazu konnten sie tanzen, das war primitiv wie Dschungel. Letztlich klingt seine Musik noch heute so. The bayou blues and the secret. tell it all. There's a mystery in the moment. There's a message in the cold. Beads are thrown from the balcony. The breasts are bare to play the part. And under the neon, the two figures stand looking out over the crowd. Once their bodies held them prisoner, now their bodies make them proud. The bayou blues hold a secret. The bayou blues tell. They listen to their heart's message that dealt them a two-sided coin. In diesem Comeback damals hat er gut und gerne noch einmal 6, 7, 8, 10 CDs gemacht. Snaky, die letzte, erschien im letzten Jahr. White lebt seit vielen Jahren in der Nähe von Nashville, Tennessee. Ich habe Country und Western eigentlich nie gemocht. Ich meine, in Nashville, ich lebe etwas außerhalb von Nashville, in Franklin. Für sie bin ich das schwarze Schaf. Wenn sie mich sehen, sagen sie, oh nein. Einige, Hank Williams Jr. und Waylon Jennings, haben Songs von mir aufgenommen, aber die mochten Blues. Und Nashville sieht auf mich wie, naja, aber ich brauche sie auch nicht. Waylon Jennings lebte um die Ecke. Willie Nelson, auch der mag Blues, sieht White einmal im Jahr beim Wohltätigkeitsgolfturnier. Und an die Zeit, als Nelson Ärger mit dem Finanzamt hatte, 15 Millionen Dollar. That's big trouble. Das ist viel Ärger. An diese Zeit kann White sich noch gut erinnern. I think he's coming along okay, though. Willie will be all right. Willie ist in Ordnung, klar. Tony Joe Whites Songs wurden von vielen gesungen, von Etta James zum Beispiel. Wer kann sich schon noch an Etta James erinnern? Seine Songs wurden gesungen von Roy Orbison, Wilson Pickett, George Jones, Jerry Reed, Jesse Coulter, Chris Christopherson, Joe Cocker, Tom Jones, Brooke Benton und Tina Turner als die, Jahre nach Ike und Tina Turner, auf dem Höhepunkt ihrer zweiten Karriere war. Und von Ray Charles ebenfalls. White erzählte, dass der Erfolg seiner Songs für Tina Turner, die auf einer CD gleich drei seiner Lieder sang, nämlich den CD-Titelsong Foreign Affair, sowie Steamy Windows und Undercover Agent of the Blues, dass dieser Erfolg für ihn wesentlich außergewöhnlicher sei als der, naja, der noch ein wenig bekannter ist als Tina Turner, zu dem es allerdings die schönere Geschichte gibt. Elvis. Elvis hatte unter anderem diesen Song von Tony Joe White gesungen, diesen seinen bekanntesten. Anyway, I used to know a girl lived down there. She'd go out in the evenings and pick her a mess of it, carry it home and cook it for supper. That's about all they had to eat, but they did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean. Doch erst einmal die Frage, wer war jene Poke Salad Annie? Poke Salad Annie was, well, first of all, Poke Salad is like a vegetable, you know, and my mother. Poke Salad Annie war, nee, sagt er, erst das, Poke Salad ist ein Gemüse und meine Mutter, Poke Salad, Krautsalat? Krautsalat? Krautsalat. Anyway, my mother used to make us. Ja, und meine Mutter wollte, dass wir den essen, denn der habe Vitamine. Sie kochte ihn wie Gemüse und man aß ihn mit Brot. Und Annie, das könnten vielleicht vier Mädchen in unserem Ort Goodville, Louisiana gewesen sein. An ihren wirklichen Namen kann ich mich nicht erinnern. Aber Annie kam dem nahe und sie gab es ja. So I never did name her exactly, but Annie was close. So it was almost a real girl, yeah. Aus labilem Elternhaus, deshalb der Song. Und nun zurück zu Elvis. Elvis hatte also diesen Song Poke Salad Annie gesungen. Okay, aber damit nicht genug, denn man hielt ihn, Tony Joe White, eine Zeit lang für Jesse Garron, den schon bei der Geburt verstorbenen Zwillingsbruder von Elvis, Aaron. Ich habe ein paar Fotografien, sagt Tony Joe White. Ich habe in der Tat ein paar Fotografien aus den frühen Tagen, bevor ich anfing, Songs zu schreiben. Ich hatte Lightnin' Hopkins und Johnny Hooker Songs gesungen und sämtliche Elvis Songs. Mein Haar hatte seine Fasson, die Koteletten waren so lang wie seine, etwa bis hier. Und ich konnte singen wie er, ja ehrlich. Es gibt ein paar Fotografien, auf denen sehe ich fast aus wie er. Nach all den Jahren, in denen ich seine Songs gesungen hatte, bestellten sie mich nach Las Vegas und er nahm Poke Salad Annie auf. Eine verrückte Sache, aber ich bin nicht sein Bruder. So it was like, you know, a big turnaround, you know. But in the early days, I used to copy Elvis a lot. But I'm not his brother. Und er ist tot? Yeah, I think so. Ja, sagt Tony Joe White, ich glaube schon. White ist 60, noch. Im Juli wird er 61. Er fühlt sich sehr wohl. Oh yeah, you're exactly right, because Oh ja. Ich habe über Höhen und Tiefen nie viel nachgedacht. Für mich galt immer nur Schreiben, Gitarre spielen, singen, das ist mein Leben. Manchmal ist man im Radio, manchmal ist man in den Charts und manchmal nicht. Mit Höhen und Tiefen habe ich nichts zu tun. Ich spiele und schreibe Songs. Ich habe den Weg der Bescheidenheit in der Musik entdeckt. Daran halte ich mich. Der Rest erledigt sich von allein. To do my music and to do it with respect. And to have the path of decency in music, you know, and to keep doing it that way. And then the rest of it takes care of itself. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den amerikanischen Sänger Tony Joe White von Knut Benzner.